Deutschlandfunk, Rock etc. Calvin Russell, Sänger aus Austin in Texas, hat einmal einen Titel der Rolling Stones aufgenommen. No Expectations, keine Erwartungen mehr. Der Titel könnte programmatisch verstanden werden, denn Calvin Russell hat in seinen 54 Lebensjahren die Niederungen einer menschlichen Existenz kennengelernt. Eine schwierige Kindheit, Armut, Drogen, Gefängnis. All das hat aber auch seine Musik geprägt, ihr Charakter gegeben. Ist die Situation wirklich so aussichtslos? Ist der Musiker Calvin Russell am Ende? Knut Benzner hat ihn befragt. I am going, but sweet little darling, don't you cry. In shackles and chains they will take me to the prison till the day that I die. And each night through them bars I will gaze at the stars. My dreams, dear you, will be mine. This piece of stone I use for my pillow while I'm sleeping in my shackles and chains. Your arms through these bars once more, baby. I wanna kiss those sweet lips I love best. In my sorrow, they've been consolation, and in sadness, my haven of rest. And each night to the bar I will gaze at them stars, and my dreams, dear, they'll be mine. This piece of stone I had to use for my pillow while I'm sleeping in my shackles and chains. For my pillow, oh, I'm sleeping in my shackles and chains. And while I'm sleeping in my shackles and chains, and while I'm sleeping in my shackles and chains. Ich weiß nicht, ob ein Cowboy heutzutage so aussehen würde. Zumal die Figur des Kuhhirten eh mystisch ist, verklärt, fiktiv fast und somit eigentlich irrational. Die Cowboys, denen man dann da unten in Texas tatsächlich begegnet, die entsprechen zudem doch eher dem klassischen Bild eines Rednecks oder eines Good Old Boys. Dem alten bzw. dem jungen Bush nicht abgeneigt. Texas ist größer als die USA. Es gibt keine Cowboys mehr. Und wenn sie es je gegeben haben sollte, dann nur im Film. Hm. Dann nur im Film. Calvin Russell war nie beim Film, obwohl er so aussieht, als ob er in recht speziellen Filmen, die man landläufig als Western bezeichnet, hätte mitspielen können. Den, der außerhalb des Gesetzes steht, den Gesetzlosen, so zerfurcht wie sein Gesicht ist. Russell kommt aus Austin, Texas, am 1. November 1948 dort geboren. Auf der anderen Seite der Gleise, das sechste von 9 Kindern, Vater Koch, Mutter Kellnerin. Wobei das nicht viel heißt, Koch und Kellnerin in einem Café. Calvin Russell wird zum Vagabunden. Erst Süd-Texas, dann Mexiko, zwischendurch Erziehungsanstalt und Knast. Americana, wir kommen gleich nochmal auf diesen Begriff zurück. Ein Klischee und zugleich aus zu ärmlichen Verhältnissen zu real, um ein Klischee zu sein. Russell war lange nicht in Austin, Texas gewesen. Um den Gedanken zu konkretisieren, wie ist der Blick auf Austin heute? Ein Blick von außen? Oh, I guess it did then, yeah, because... Wohl ja, denn weg gewesen zu sein, selbst wenn ich ab und an mal wieder zu Hause war, war ich, wenn ich hier gewesen bin, nie eingezogen, sogar für 3-4 Jahre ausgeschlossen. Danach war es natürlich leichter für mich zu sehen, was mir an Austin gefallen hatte, beziehungsweise was nicht. Und das war wohl der Grund dafür, warum die letzte CD solch ein Fundament hat, solche Wurzeln. Denn ich erinnerte mich daran, welche Musik ich mochte und wie ich angefangen hatte. Und nichts anderes haben wir gemacht. I've seen them down in the valley, wild roses that grow by the side of the road, and they don't really mind if you pick them, and they don't really care if you leave them alone. Wild roses open their hearts gently by the by. Wild roses grow unattended, and nobody ever knows why. When the sun goes down in the valley, there's music in the night that it brings, and the roses quietly listen to the song that the whippoorwill sings. Wild roses open their hearts gently by the by. Wild roses grow unattended, and nobody ever knows why. You won't hear the sound of them leaving as they softly fade into the snow, and they don't really mind if you pick them. Wild roses just grow by the side of the road. Wild roses just grow by the side of the road. Und nun noch einmal Americana. I like that Americana thing now, you know. Ja, der Begriff gefällt ihm. Before, then everybody's going, well, you're a blues man. Vorher nannten mich alle einen Bluesmann und ich dachte, ich sei ein Rock'n'Roll-Kerl, so einer von früher. Ich meine, ich mache das ja schon eine Weile. Mir war klar, dass ich einen kleinen Blues-Sound hatte, aber da, wo ich herkomme, ist das nie und nimmer Blues. Dann nannten sie es Country Folk, dann Cross Country, Progressive Folk. Ich weiß nicht, was sonst noch. Ich mag dieses Americana, das beschreibt viel eher den... Naja, das ist all das eben Genannte zusammen. Und man hat nicht zu erklären, welcher von den anderen Stilen du nun bist. It's just a better way of saying all of this, these styles together. And you don't have to explain which one of those styles. Da gibt es auf seiner letzten CD Rebel Radio neben den Liedern von Townes Van Zandt, Willie Nelson oder Kimmy Rhodes eines der Rolling Stones. Ich mochte die Rolling Stones schon immer und wir haben viele ihrer Songs gespielt in all den Jahren. Ich meine, als man damals wirklich verrückt nach ihnen war. Und der hier, der gibt sich, als zeige er, er sei ein Folksong, ein Country-Blues-Song oder wie man es nennen mag, Americana. So könnte man das. So könnte man das nennen. Bring mich zum Bahnhof, Mädchen, setz mich in den Zug. Ich hatte sowieso keine andere Erwartung, keine Hoffnung, als nun auf diesem Weg zu gehen. Einst fühlte ich mich reich, bin aber jetzt weit davon entfernt. Doch nie in meinem süßen, kurzen Leben habe ich mich gefühlt wie heute. Meine Liebe war wie Musik, erst hier, dann ist sie fort. No Expectations, nichts weiter als ein Ich-ohne-dich-Lied, ein wunderschönes allerdings. I got no Die O-Töne von No Expectations entstanden vor etwa einem halben Jahr. Die Erinnerung Russells an seine letzte CD war noch frisch, er jedoch recht wortkarg, was jener Erwartung an eine Person wie ihn vielleicht entsprechen möge, aber nicht immer so gewesen ist. 1995, Rückblende sozusagen. Russell erzählt, wie das alles war im Jahr 1989. And then one night, I was on 6th Street and some friends. Eines Abends, ich war in Austin auf der 6. Straße mit ein paar Freunden von mir, Charlie Sexton, Ike Ritter und Speedy Sparks, und wir jammten. Ich glaube, wir spielten zwei Songs, keine eigenen, ein bisschen Blues möglicherweise. Ein Mann kam zu uns und sagte zu mir: Hör mal, du hast ein interessantes Benehmen. Ich bin Franzose und es könnte sein, dass du in Frankreich erfolgreich wirst. Hast du jemals daran gedacht, Aufnahmen zu machen? Ich hatte meine Demokassette dabei, die gab ich ihm. I think you could be successful in France. Yeah, I think you could be successful in France. Did you ever think of recording anything? I had my demo. I pulled it out. I gave it to him. Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf. Jemand sagte: Ich bin der von gestern Abend, Patrick Matte. Ich bin zurück in Paris und im Flugzeug habe ich deine Kassette gehört. Ich will mit dir ins Geschäft kommen. Okay, dachte ich, wenn Warner Brothers sich nicht noch heute melden sollte, ja, vielleicht ist das eine gute Idee. You know, Warner Brothers didn't call today yet, so maybe it's a good idea. So, you know, I really didn't give it much. Ich dachte bis dahin, dass die Sprache, die Texte meiner Lieder möglicherweise wichtig seien, jedes kleine Wörtchen, und in Frankreich nicht, dass sie gar nichts verstünden, aber doch nicht alles. Obwohl ich dachte, das ist ein ordentlicher Schlag, war es ein Versuch wert. Glücklicherweise klappte es, und von da fing es an. Shot, but it was worth trying anyway, and luckily it worked there, and it's gone out from there. Patrick Matte, Inhaber des Schallplattenlabels New Rose, war somit verantwortlich für Russells Beziehung zu Frankreich und dann zur Schweiz und zur Bundesrepublik. Yes, oh, entirely. In Austin hatte niemand daran geglaubt. Niemand hatte erwartet, dass ausgerechnet die Leute in Frankreich solche Musik mögen könnten. Me either. Er auch nicht. Und der sich da amüsierte, sein damaliger Gitarrist John D. Graham ebenso wenig. Graham veröffentlicht nun bereits seit einiger Zeit CDs unter eigenem Namen. Darüber hinaus war Graham der Gitarrist der True Believers gewesen. Dieser Band, von der jeder gehört, aber niemand Schallplatten gekauft hatte. Der größten Band Austins, die es niemals gab. Kevin Russell und Graham hatten gerade die CD Dream of the Dog zusammen gemacht. Als ich, meint John D. Graham, die allerersten von Calvins CDs gehört hatte, ich meine, ich lebte diese Lieder und ich verstand sie. Ich verstand warum und das Herz dieser Songs. Aber die Musik entzog sich mir. Ich hatte den Eindruck, dass die Musik die Songs nicht immer unterstützte. But the music eluded me. I didn't feel like the music always supported what the song was about. And so for me, and again, since this is my first record. Nochmal, das ist meine erste CD mit Calvin. Insofern bin ich voreingenommen. Aber auf dieser CD unterstützt die Musik die Songs, die Texte. Die Musik klingt wie das, über was Calvin singt. Für mich ist das die ganze Idee. Wenn man ans Herz der Texte im Herzen der Musik stößt, hat man seine Arbeit gemacht. You get the heart of the lyrics inside the heart of the music. Then you've done your job. of it. We didn't try for that. You know, that just happened. It just happened. To get that feeling and give you a feeling of the landscape and everything, then we're doing what we really should do. If this is true, that we're managing to get that feeling and give you a feeling of the landscape and everything, then we're doing what we really should do. We're not trying to do something false, or we're doing only what we can do and we can feel. So then good, I think we're successful. Das, und damit meint er zum Beispiel diesen Song, das passiert einfach so, so Calvin Russell. Und wenn das stimmt, wenn wir tatsächlich ein Gefühl der Landschaft geben können, dann tun wir das, was wir tun sollten. Wir tun das, was wir tun können und fühlen. Nichts Falsches. Wenn das so ist, sind wir erfolgreich. Als stünde man auf der Spitze eines Berges und schaue in die Weite oder in die Ferne. Diese Antwort eben hätte aus einem Western stammen können, wobei dort die korrekte Anmerkung »Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss« gewesen wäre. Die Infrastruktur der Calvin Russell Band lag in Frankreich. Die Booking-Agentur in der Bundesrepublik. Verheiratet war Russell inzwischen mit einer Schweizerin. In seiner Heimat wusste man wenig bis gar nichts von ihm. You know, the more you know about the actual business of the music and realize what... Je mehr du über die geschäftliche Seite der Musik informiert bist, über diesen ganzen Mist, der nichts mit den Songs oder der Musik selbst zu tun hat, desto mehr wird es dein künstlerisches Leben in Mitleidenschaft ziehen. Und eigentlich will man davon auch gar nichts wissen, weil man sowieso keine Chance hat. Die beste Sache ist dann, solche Landschaften zu entwerfen. Und die Bilder dazu zu malen. Dennoch war er in der Lage, von seiner Musik zu leben. Yes. Oh yeah. Much better than I would have ever thought. Sogar besser, als er je gedacht habe. John D. Graham ergänzt, er habe während der Zeit bei besagten True Believers als Tellerwäscher gearbeitet und sei eben jetzt, dank Calvin Russells Sache in Europa, in der Lage, seine Familie durch die Musik durchzubringen. Ich meine, braucht es eine große Karriere? No. Well, no, I don't. God, that's. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt gewisse Stufen des Erfolgs und Stufen des Scheiterns. Und es ist nicht vorbei, wer weiß. It's not over, you know, so. We're moving. How do you know? Es ging ja weiter. 130 shows in 6 months. The record's doing well. We've got the opportunities to make. 160 Auftritte in 3 Monaten, so Graham. Und so Russell, ich habe die Möglichkeit, weitere Songs zu schreiben, weitere CDs zu machen und unseren Standard zu konsolidieren. Das ist eine Stufe des Erfolges, den ich im Auge hatte, als ich anfing. Ich meine, ganz zu Anfang, da wollte ich einen einzigen Song schreiben, der mir gefiel. Dann dachte ich, den hätte ich hinbekommen und wollte nun jemanden, der mir erzählt, wie gut dieser Song war. Did that, and then I wanted somebody to tell me that it was good. I know you won't believe the things I tell you. No, you won't. Your heart has been forewarned, all men will lie to you. Your mind cannot conceive. All depends on what I say to you. And on your doubting me. So I've prepared these statements far from truth. Pay heed and disbelieve. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall, and I never cared. sky was never blue. The songs of raindrops searching for a place to fall, and I never cared. Just more of the story. Yeah. It's not any different than... It's just further. Das bedeutete so viel wie irgendwie immer mehr von derselben Geschichte. Von der hat doch nicht hingehauen mit dir und mir. Wobei den eben gehörten Song I Never Cared For You Willie Nelson geschrieben hat und der wiederum häufig genug das Thema verdammt, ich hab wohl ganz schön Scheiß gemacht, variiert hat. Und Russell selbst hatte oft Lieder, die in die Guckt euch um, seht, was neben euch passiert, Richtung ging. Wie hat er denn seine Musik überhaupt 1995 zum Zeitpunkt dieses Gesprächs genannt? Der Begriff Americana war noch wenig populär und wenn doch, hat Russell nichts davon mitbekommen, weil er nur sporadisch in den USA halt nicht da war. Well, yeah, that's something that I've... Nun, meinte er, 1995, darüber habe ich viel nachgedacht, weil sie dem, was du machst, einen Namen geben wollen. Es gibt ein Gefühl des Blues darin, selbst in den... Aber es ist Rock'n'Roll, Rock-Blues, Folk-Rock-Blues. Auf der Bühne hat er mal, es ist kein Blues, es ist zornig gesagt. Some people mistake that Blues is about love, maybe. And sometimes, yeah, of course it's gonna be. But I think the blues of the old South was the human situation blues, not so much of the relationship of love. Einige Leute missverstehen den Blues und nehmen an, er sei über Liebe vielleicht. Manchmal ist er das natürlich, ja. Aber der Blues des alten Südens, das war der menschliche Verhältnisse-Blues, nicht der von der Liebe. Russells erste CD erschien 1989, Crack in Time. Bis 1970 sei man dort in Texas mit 3-4 Griffen auf der Gitarre ausgekommen, erzählt er. Ein Bekannter von ihm hatte ein Mikroskop, mit dessen Hilfe er nachsah, wie auf den Fotografien irgendwelcher Zeitschriften der oder der Gitarrist greift. Texas war immer Texas. Alle 30, 40 Jahre ernsthafte Bestrebungen, sich vom Rest der USA zu lösen. Man hat ja alles. 3 Überseehäfen, Landwirtschaft und Öl. und nach wie vor der Staat, der möglicherweise nur noch theoretisch die Möglichkeit gewährt, sich vor dem Rest der Welt zu verstecken. Manche landen, wie Russell, im Knast mehrfach. Oh God, that's a long, long, long story, you know. Eine lange Geschichte. Dreimal im Gefängnis, dreimal verheiratet. Zwischendurch Rock'n'Roll gemacht und auch Tellerwäscher gewesen und Kanalarbeiter. Eine lange Geschichte. And in between there, I was, you know, trying to play rock and roll. And but of course, during that, I've been everything from dishwasher to ditch digger. You know, it's a long story. Aufgewachsen wohl mit schwarzer Musik und da eben auf der anderen Seite der Gleise mit schwarzen Nachbarn. I give you anything, I swear you know it too. Just to kiss your lips, nothing I won't do. You got your hook in me, and you know it too. I wanna run, I got no place to go. I wanna quit you, you know I don't wanna know. That terrible feeling, honey, of being without you. I gave my soul to you. I gave my soul to you. I gave my soul to you. Zurück zum Heute, zu dem Gespräch mit ihm vor einem guten halben Jahr. Yeah, I'd either be, chances are I'd probably maybe be in prison still or again. Ja, meint er, und ohne Musik, vielleicht wäre ich immer noch im Gefängnis oder wieder. Denn die Musik war letztlich das, was mich vom Drogenleben und all dem wegbrachte. Ich war schwer da drin und in einer anderen Welt voller unnormaler Menschen. Ausgemachte Crackheads, überspannte Diebe, wir empfanden die Welt um uns herum völlig anders. Ich bin froh, davon weg zu sein, denn da kannst du nicht gewinnen. Du gewinnst und gewinnst und gewinnst und dann, bam, ist es vorbei. Because you can't win there, you know. You can win and win and win and then one lose and bang, it's over, you know. Er nutzt seine Erfahrungen, immerhin, ohne sich umzudrehen. No sense in turning around, so, I use my experiences, yeah. Sure do. Selbst ein kleiner Blues endet mit einem Schrei. Musik sei eine hitzige Sache, die man energisch verfolgen muss. It takes a lot of push to say all the things I'm gonna end up saying before it's over with tonight. Even a little, just a blues song ends up in a scream. Music is a passionate thing that I have to push. And that's the important thing, is people. Nothing is quite so far away as a minute ago. And today will be yesterday. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den amerikanischen Sänger Calvin Russell von Knut Benzner.